Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend zu meiner kleinen Sendung hier, der ich heute ganz bewusst einen etwas feierlichen Titel geben möchte, nämlich diesen hier. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Der französische DJ Kam veröffentlicht seine Musik seit 1994 auf entsprechenden Alben. 1996 erschien das Album Substances, mit dem ich begonnen habe. Hier nun der Brooklyn-Produzent KRTS, der auf seiner Hold On betitelten EP sanft umher vagabundierende Klanglandschaften schafft, die er teilweise mit schemenhaft eingeblendeten Jazz-Samples zusätzlich umgarnt. Ein aus meiner Sicht nicht nur wunderschönes, sondern auch wirklich hervorstechendes Beispiel in Sachen sogenannter neuer Beat Science. Beat Wissenschaft also, will man das streng übersetzen. Beat Science, ein Schlagwort, das oft überbordende und irrwischartig arrangierte Klangminiaturen irgendwo zwischen Techno, Hip-Hop und ganz sicher auch Jazz meint. Neue Wissenschaften also, die, wie anderswo auch, alte Grenzen verwischen. Wobei ehrlicherweise einzugestehen ist, die alten Wissenschaften waren auch nicht schlecht und ganz sicher auch nicht falsch. In den 90er Jahren erwächst im Genre Hip-Hop so etwas wie ein abstrakter Überbau. Abstract Hip-Hop also. Instrumentale Tracks sind gemeint, häufig wirken sie psychedelisch. Ihnen zuzuhören gestaltet sich nicht selten als wahrer Trip. Ein Schlagwort im üblichen Begriffswirrwarr lautet entsprechend Trip-Hop. Stimmen bleiben dort nicht grundsätzlich außen vor. Doch wo sie erhoben werden, kommen sie eher flüsternd und gebrochen daher. Verharren im Dunkel des Sounds, der sie umgibt. Tricky, Portishead, Massive Attack, Beispiele gibt es genügend. DJ Shadows Meisterwerk Introducing, freilich, das wir hier im Hintergrund hören, ist Sampling pur. Ein Meilenstein des Jahrzehnts. Shadows Folgewerke stehen fast schon unvermeidlich im Schatten von Introducing. Das gilt auch für sein ganz neues Album The Less You Know, The Better. Dabei sind die Kritiken diesmal durchaus positiv. Am Ende aber betreffen sie ein Album, das nicht viel mehr ist als eine Kollektion sehr verschiedenartiger Kollaborationen mit grundverschiedenen Sängern und deren Stimmen eben. Eine handfeste Idee, eine Vision, das Ganze betreffend, vermag ich persönlich nicht zu erkennen. Schade eigentlich, aber im Grunde war es nicht anders zu erwarten. So kommt es, dass ich mich vor wenigen Tagen einem anderen Downbeat Abstract Hip-Hop Veteran zuwende. Ihm und seinem neuen Album. Um ehrlich zu sein, mit mäßigem Interesse zunächst nur. DJ Calm ist sein Name. Seven hat er sein Album betitelt. Das siebte also. Kein sonderlich aufregender Titel für ein siebtes Album, finde ich. Höre es und komme im Folgenden nicht mehr davon los. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Thank you. DJ Kam ist Franzose. Bürgerlich heißt er Laurent Dormé. Alben veröffentlicht er seit 1994. Um die Jahrtausendwende etwa gerät Kam unter die Fittiche des Labelriesen Columbia, der in seinen recht dürren Pressetexten über den Künstler verbreitet, er, DJ Kam, würde in einem Atemzug mit DJ Shadow genannt. Das ist so natürlich nicht richtig, denn DJ Kam ist hierzulande bis heute weitgehend unbekannt. Und wohl auch nach allem, was ich weiß, in seinem Heimatland Frankreich. Als er in den 90er Jahren auf die Landkarte tritt, gilt das Interesse anderen französischen Acts. Daft Punk, Air, dem Altmeister Laurent Garnier, es ließen sich weitere Namen finden. Hierzulande Platten von Kam zu erwischen, das hat und hatte immer auch etwas mit Glück und Zufall zu tun. In meinem Fall zumindest ganz sicherlich. Auf seinem 1995 kurioserweise live im französischen Rennes aufgenommenen Album Underground Live Act befinden sich größtenteils Titel seines Debütalbums aus dem Jahr zuvor, dem Jahr 94 eben, mit dem Titel Underground Vibes. Darunter eben auch genau dieser Titeltrack, Underground Vibes. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Kam. Wie ich damals 1995 an dieses wunderbare Album von Kam gekommen bin, das wir hier im Hintergrund hören, ich weiß es nicht. Als ich meine Sammlung heute nach weiteren Werken von ihm durchforste, staune ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Insgesamt 11 Alben tragen seinen Namen, darunter auch 4 von ihm zusammengestellte Compilations. Eine darunter ist im Rahmen der weithin bekannten Serie DJ Kicks veröffentlicht worden und enthält als eigenen Kam-Beitrag innerhalb der Trackliste den Titel Bronx Theme. He's the uptown to Queens and the Bronx. He's the uptown to Queens and the Bronx. He's the uptown to Queens and the Bronx. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Calm. Die Musik von DJ Calm lässt einen vor dem geistigen Auge spärlich beleuchtete Nachtclubs betreten. Die Frauen tragen teure Fummel, die Männer schwarz über weißem Hemd. Irgendwo hinten an der Wand eine nicht sonderlich hohe kleine Bühne, Schlagzeug, Kontrabass, Vibraphon und immer dabei der Flügel, wahlweise das Piano. Jazzballaden, versonnen und entrückt gespielt, voll mit blauen Noten, Blue Notes. Immerzu ein wenig melancholisch, klar, Blue eben. Und das Erstaunliche, diese Handschrift, dieser Dark Jazz Hip-Hop, zieht sich vom Beginn der 90er Jahre bis heute durch alle mir vorliegenden Werke inklusive der Compilations. Handschrift. Das macht Calms neues Album mitsamt seinen sanften Ausflügen ins symphonisch-cineastische oder solchen gar in Richtung Pop so bemerkenswert. Diese klare Linie, dieser absolut sichere Instinkt, mit dem Calm ebenso wie auch DJ Shadow auf Stimmen setzt. Freilich auf zwei nur. Und das sind die richtigen. Dem Stateless-Sänger Chris James gehört die eine, Nicolette, ehemals unter anderem auch Massive Attack-Begleiterin, die andere. Wir werden sie gleich hören. Strength that is kind and profound. blessing to have you around. You have a strength that is kind and profound. You brought my love out from deep underground. Just being beautiful, you turned me around. You're amazing, sweetheart. I'm so grateful, sweetheart. You make me, sweetheart. I'm listening to your Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Sein neues Album trägt den Titel Seven und daraus haben wir hier gerade den Titel Love featuring Nicolette gehört. Um die Jahrtausendwende herum landen eine ganze Reihe von Spätwerken des sogenannten Trip-Hop, ebenso wie des bisweilen schwer vor sich hin brütenden Abstract-Hip-Hop, im Vertrieb großer Plattenlabel wie etwa der bereits erwähnten Columbia. Der Japaner DJ Crush mit seinen Werken ebenso wie DJ Calm. Beide übrigens haben auf Crushs Album Meiso Mitte der 90er Jahre auch schon zusammengearbeitet. Die für Journalisten gefertigten Infotexte, sogenannte Waschzettel, besagen im Fall von DJ Calm von Album zu Album immerzu jeweils das Gleiche. Ohne dass sich auch nur ein Wort darin ändert. Untergeschoben wird Calm etwa in schöner Regelmäßigkeit das Geständnis, er liebe Hip-Hop so wie Madonna Sex. Dass Calm das so tatsächlich irgendwo einmal gesagt hat, darf womöglich bezweifelt werden. Fest steht lediglich, in einem seiner Tracks namens I Love Hip-Hop findet Madonna in der Tat Erwähnung. Eine gesampelte Zeile darin allerdings kommt mit einem wesentlich drastischer formulierten Vergleich daher. Es heißt da, I love Hip-Hop like Madonna loves Dick. Das fragliche Sample bleibt ungeklärt. Womöglich stammt es von Tony Tone und seinem 93er Track Flow to the Bone. I tap hips and I empty clips and I love Hip-Hop like Madonna loves Dick. Der eben erwähnte japanische DJ Crush hier mit einer Aufnahme namens Yeah, ebenfalls aus den 90er Jahren, als Crush noch auf dem Mo Wax Label veröffentlichte. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Als ich bereits vor wenigen Tagen drei Titel des neuen Calm-Albums innerhalb einer Sendung gespielt habe, ertappe ich mich dabei, mir eingestehen zu müssen, dass ich sonderlich viel über diesen Calm abseits seiner Platten eigentlich nicht weiß. Hier und jetzt ist das nicht viel anders, trotz einiger Nachforschungen meinerseits. 38 Jahre ist er alt, er lebt mittlerweile in Los Angeles. Angeblich existieren auch Remixe von ihm für Titel von Michael Jackson, Serge Gainsbourg, Miles Davis. Er schreibt Soundtracks für Filme und Serien, etwa CSI Miami, arbeitet als Sounddesigner unter anderem für Louis Vuitton. Verbindungen zur heimatlichen französischen Rap-Szene, eigentlich naheliegend, hat es offenbar so gut wie nie gegeben. Es liege an seiner Hautfarbe, glauben einige. DJ Calm, alias Laurent Dormé, ist weißer. Der überwiegende Teil der französischen Rap-Szene hat afrikanische Wurzeln. Sogenannter Gangster-Shit kommt bei Calm zwar durchaus vor, klingt aber anders als womöglich erwartet. Noch einmal, Nachtclub. Sündhaft teurer Vorhang auf. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm und seinen Gangster-Shit. 6 million ways to die, choose one. 6 million ways to die, choose one. 6 million ways to die, choose one. 6 million ways to die. Da. So etwas wie ein scheu und zurückgezogen lebender Nerd ist er ganz sicher nicht. Zumindest grüßt er innerhalb der Booklets der mir zur Verfügung stehenden Platten gewissermaßen Gott und die Welt. Rapper, Jazzmusiker, dazu House- und Downbeat-Produzenten ebenso wie Koryphäen der Drum-and-Bass-Szene. Diesen hier etwa, LTJ Bookham. Hier LTJ Bookim. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Wirklich persönliche Worte von ihm, der innerhalb seiner Tracks teilweise auch den wunderbaren, leider verstorbenen Rapper Guru an seiner Seite hatte, habe ich nur im Zusammenhang mit zwei Jazz-Compilations gefunden, die Calm unter dem Titel Rendezvous bereits in den 90er Jahren für das Pariser Street Jazz Records Label zusammengestellt hat. In den Liner Notes der ersten von beiden Compilations heißt es da unter anderem: Mein Vater war ein langjähriger Plattensammler und öffnete mir die Tür zur Jazzmusik. Meine besondere Liebe galt dabei schon früh der sogenannten Fusion-Musik der 70er Jahre, häufig schlicht auch Jazzrock genannt. Den von mir hier versammelten Beiträgen ist die Leidenschaft für Groove gemeinsam. Hör dir das an, ohne Vorbehalte. DJ Calm. Ladies and Gentlemen, please welcome DJ Calm. Die von Calm zusammengestellten Rendezvous Compilations, beide Mitte der 90er Jahre veröffentlicht, sind hinsichtlich des zusammengetragenen Materials von einer geradezu bewundernswerten Obskurität. Musik aus Peru vom Niels Jazz Ensemble, die sich offensichtlich nicht mehr datieren lässt, steht neben Beiträgen einer belgischen Formation namens Placebo oder den einer deutschen Band namens Third Eye, deren Beitrag Ogetnom, den wir hier hören, 1977 in einem Tonstudio in Kirchhellen nahe Bottrop eingespielt wurde und sich auf dem Third Eye-Album Connection, eingespielt in 2 Tagen, befindet. Kam selber hat für seine Aufnahmen immer auch wieder hochkarätige Jazzmusiker verpflichtet. Etwa den Saxophonisten Guillaume Naturel, dessen Biografie auch eine Zusammenarbeit mit Björk erwähnt. Welche? Das hätte mich in Zusammenhang mit dieser Sendung wirklich interessiert. Doch ich schwöre, es war schlicht nicht herauszufinden. Ob nun DJ Calm oder aber seine Mitstreiter. Vieles bleibt so, wie es die Musik vorgibt. Im Dunkeln. Selbst Calms Sommerhit Summer in Paris, gesungen von der indonesischstämmigen französischen Sängerin Anguin, brachte es hierzulande nicht wirklich ans Tageslicht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Love.